WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und heute gibt es bei uns auch wieder eine freie Themennacht. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr reden wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Lisa und Lisa ist 25. Guten Morgen, Lisa. Hallo, Lisa. Hallo, Domian. Du klingst, als würdest du aus Neuseeland anrufen. Ehrlich? Ja, ganz weit weg. Oh, das tut mir aber leid. Aber wir verstehen dich trotzdem gut. Ja, das ist prima. Weswegen rufst du an? Wie geht's dir denn? Vielen Dank, ich bin guter Dinge und bester Laune. Und du? Ja. Das freut mich. Ja, mittlerweile geht's mir auch ganz gut. Aber du hast einen bestimmten Grund, weswegen du angerufen hast. Genau. Und zwar habe ich eine ganz kuriose Geschichte auf Lager. Manchmal glaube ich sie immer noch nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fing alles so an. Ich habe studiert. Ich habe einen Freund kennengelernt. Das war leider eine Fernbeziehung. Mhm. Und wir waren 200 Kilometer entfernt. Am Anfang war alles schön. Und dann haben wir uns öfter halt am Wochenende gesehen. Irgendwann habe ich den auch meinen Eltern vorgestellt. Die waren auch total zufrieden, fanden den toll und Traumschwiegersohn hier und da. Mhm. Ja, und dann ist der mal öfters am Wochenende bei mir geblieben, weil wir uns in der Woche nicht sehen konnten. Und dann kommt der absolute Hammer. Wir waren circa 1,5 Jahre zusammen. Ja. Und dann bin ich sonntagsmorgens, Brötchen holen gegangen und war wirklich nur Viertelstunde, 20 Minuten weg. Mhm. Und ich komme nach Hause, wollte meinen Papa weg. Meine Mutter hatte Frühschicht. Achso, du wohntest bei deinen Eltern zu der Zeit. Genau, ja. Zu der Zeit habe ich bei meinen Eltern gewohnt. dann bin ich nach Hause gekommen, wollte meinen Papa wecken. Damit der mir beim Frühstück mithelfen kann. Und ja, dann bin ich ins Elternschlafzimmer. Dann habe ich die Tür aufgemacht und da lag mein Freund neben meinem Vater nackt im Bett. Nein. Doch. Das ist ja krass. Ja. Das ist ja unfassbar. Im ersten Augenblick dachte ich, das ist ein schlechter Scherz. Ich habe erst geschmunzelt, weil ich mir dachte, die verarschen dich irgendwie. Ja, ja. Und das war irgendjemand aus der Ecke springen und sagt, versteckte Kamera, hier, bla bla bla. Und als ich dann dieses schockierte Gesicht, dass sie halt so erwischt worden sind, bemerkt habe oder realisiert habe vielmehr, da bin ich ausgerastet. Ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Die lagen beide nackt im Ehebett deiner Eltern. Ja, im Bett mein Vater und mein Freund, falls das jemand nicht verstanden hat. Ich wollte auch nochmal unterscheiden, dein Vater und dein Freund. Richtig, dein Freund war mein bei dir Vater. Dein Freund war bei dir zu Besuch gewesen und hat die Gelegenheit genutzt, während du fleißiges Brötchen holen gegangen bist. Ja. Jetzt kommt so über mich, ich muss mir echt eine Zigarette anmachen. Aber erzähl doch mal weiter, denn als du realisiert hast, dass das nur wirklich kein Spaß ist, wie ging das denn weiter? Was hast du gesagt? Was haben die gesagt? Moment. Also im ersten Augenblick bin ich total ausgerastet. Du hast geschrien. Ich habe geschrien, ich habe meinen Freund angeguckt, ich habe dem eine rübergebrettert und dann habe ich nur noch 2-3 Mal gehört, von beiden aber auch. Ja, nee, das ist ganz anders, als du denkst. Was soll denn daran noch anders sein? Kannst du mir das mal sagen, bitte? Wir können dir alles erklären. Ne? Ja, wir können dir alles erklären, genau. Ja. Die lagen nackt im Bett mit einer Decke. Das beste Stück war natürlich von beiden bedeckt. Und ich habe rot gesehen, ich wusste nicht mehr wohin. Okay, du hast geschrien. Jetzt kann ich drüber lachen, ne? Aber an dem Tag, ey, mir ging es so dreckig. Ich kam mir so verarscht vor. Okay, du hast geschrien. Die haben irgendwie ein bisschen was gesagt. Aber wie ging denn die Situation dann weiter? In dem Augenblick wollte ich, als ich gecheckt habe, dass das wirklich wahr ist, was ich da sehe, wollte ich in dem Augenblick nichts mehr hören. Ich war total schockiert von meinem Vater. Mehr von meinem Vater als von meinem Freund. Klar, natürlich, ich war total verliebt und Friede, Freude, Eierkuchen, aber von meinem Vater war ich richtig enttäuscht, zumal meine Eltern noch glücklich verheiratet sind oder waren, ich weiß es auch nicht. Und dann habe ich meine Tasche gepackt, bin rausgerannt. Der hat natürlich angerufen und erzählt, ja, pass mal auf, das war ein ganz blöder Zufall. Was soll denn das für ein blöder Zufall gewesen sein? Sag doch mal bitte, erklär du es mir. Also du hast das Haus dann verlassen danach? Ja, danach habe ich das Haus verlassen und dann wollte ich nochmal mich mit meinem Papa hinsetzen und in Ruhe reden. Ist dein Freund denn dann währenddessen schon weggefahren nach Hause zu sich? Ich kam spät abends nach Hause, da war er nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie lange die noch im Bett geblieben sind, ob sie danach noch eine Nummer geschoben haben, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wohl nicht. Ich hoffe. Du hast dann, als du nach Hause kamst, mit deinem Vater versucht zu reden? Ja, genau. Und ich versuche mich in Ruhe wirklich mit dem hinzusetzen. Ich dachte, vielleicht könnte ja echt noch irgendwas kommen, was mich dann vom Hocker haut und doch die Unwahrheit wäre, was ich da gesehen habe mit eigenen Augen. Kam was? Aber der hat sich so verhaspelt. Und von wegen, die haben Fernseher im Schlafzimmer, meine Eltern. Die wollten gucken und dann hätte er ihm ein Glas Wasser über den Schoß gekippt. Was weiß natürlich, weißt du? Wer glaubt denn das bitte? Glaubst du, dass da schon eine Weile was lief zwischen den beiden? Ich sag mal so, ich hatte von meinem Vater überhaupt keine Vorahnung, gar nicht. Mein Vater ist zwar ein gepflegter Mensch, aber dass der so einen Hang zu Männern hat, hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Mein Freund hat ab und zu mal so durch die Blume so Bemerkungen gemacht, wo ich mir aber in dem Moment gar nichts bei gedacht habe, gar nichts, echt. Okay, du warst so ein bisschen vielleicht vertraut mit dem Gefühl, ein kleines bisschen, dass dein Freund eine leichte bisexuelle Ader hat. Dennoch die Frage, glaubst du, dass zwischen den beiden schon länger etwas gelaufen ist? Es kann gut möglich sein, weil danach habe ich mal so ein bisschen nachgedacht und mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Mein Freund wollte immer öfter und viel lieber. Am Anfang war es so, oh Schatz, soll mal echt bei deinen Eltern kommen, noch zu mir, bla bla bla, so mal ungestört. Aber dann wurde es auch echt öfter, dass er von alleine gesagt hat, ja gut, ich komme dann dieses Wochenende hier und da. Wie hat dein Freund sich dir gegenüber denn hinterher erklärt? Mit dem wollte ich gar nichts mehr zu tun haben. Also als ich bei meinem Papa gemerkt habe, okay, das ist total aus den Fingern gesogen, was der sich da zusammengereimt und gebastelt hat. Ach, du hast nie mehr dann mit deinem Freund darüber gesprochen? Nee, ich habe den direkt blockiert, bei Facebook blockiert. Und überall direkt gelöscht und ich wollte nichts mehr mit dem zu tun haben. Dann hat mich die Mutter noch angerufen. Welche? Und die Mutter, also quasi meine Schwiegermutter im Spee, der hat ihr eine Story erzählt, ne? Ey. Mutter ist aber ein gutes Stichwort. Wie ist denn jetzt deine Mutter mit der Situation umgegangen? Erstmal die Frage, wer hat es deiner Mutter erzählt? Das war damals so, ich habe echt lange überlegt, ob ich das meiner Mutter zumuten soll, weil meine Eltern auch lange verheiratet sind. Und dann habe ich mir aber ein Herz gefasst und ihr das halt erzählt, so wie es war. Und dann hat die mich auch so blöd verkauft und hat gesagt, ach Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Das glaube ich nicht. Erstens ist dein Freund nicht, ich will jetzt den Namen nicht nennen, dein Freund nicht der Typ dafür und dein Vater auch nicht, das hätte ich gemerkt. Und dann hat sie sich auch total darüber aufgeregt, dass ich quasi eifersüchtig auf die Ehe von meiner Mutter wäre oder von meinen Eltern und war dann auch sehr sauer. Was ist denn dann aus der Ehe der beiden geworden? Also mein Vater hat meine Mutter so überredet und bequatscht und betüttelt, dass am Ende ich die Dumme war. Verstehe ich nicht. Inwiefern? Ja, ich hätte mir das ausgedacht, das wäre gelogen gewesen, so. Das stimmte nicht. Achso, deine Mutter glaubt jetzt ihrem Mann mehr als dir. Genau, meinem Vater, tatsächlich. Wie lange liegt eigentlich dieser Vorfall jetzt zurück? Das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Und du warst anderthalb Jahre mit dem Mann auch zusammen gewesen? Genau, genau. Wie groß war eigentlich der Altersunterschied? Wie alt war dein Freund damals und wie alt war dein Vater damals? Damals war er 25, ich wurde gerade 23. Und mein Vater war 44. Hast du denn seit diesem Vorfall einen Kontakt zu deinem Vater? Jein. Also es kam erst was von ihm, dass wir die Sache doch bitte unter den Tisch fallen lassen sollen und dass das echt ein Missverständnis war. Aber zu dem Zeitpunkt war ich echt noch gar nicht bereit, ein bisschen Einsicht zu zeigen. Klar, es ist mein Vater. Einen Freund findet man überall, aber einen Vater nicht. Mhm. Aber danach wollte ich auch mit dem reden und dann habe ich wieder gedacht, nee, du hast es doch mit eigenen Augen gesehen, das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, wie sieht dein Kontakt heute aus mit dem Vater? Jetzt im Augenblick habe ich gar keinen Kontakt. Überlegst du, möchtest du wieder Kontakt haben mit deinem Vater? Eigentlich schon, ja. Aber es ist echt so ein Ding, wo ich mir denke, das kann ich nicht einfach so vergessen. Nee, das kann man natürlich auch nicht vergessen. Ich bin auch ganz irritiert, dass deine Mutter ihm offensichtlich da mehr glaubt, aber vielleicht will sie sich die Wirklichkeit so biegen, wie sie für sie am angenehmsten ist. Ja, ich denke auch. Aber die sind noch zusammen. Moment. Aber wie geht das denn? Das heißt, du besuchst deine Eltern gar nicht mehr im Moment? Mit meiner Mama bin ich ab und zu einen Kaffee trinken, aber ich gehe meinem Vater schon so aus dem Weg, dass ich nicht zu Hause bin. Und deine Mutter weiß? Und deine Mutter weiß? Ich bin auch danach ausgezogen direkt. Und deine Mutter weiß, dass das damit zusammenhängt, dass du so auf Distanz bist? Die weiß das, ja, die weiß das, aber die glaubt echt, dass ich da einen Keil zwischen meine Eltern schieben wollte. Ich finde natürlich, dass dein Vater als auch der Ältere und Erfahrenere müsste den ersten Schritt machen und das Gespräch mit dir suchen. Denn er hat etwas fulminant Schlimmes getan. Er hat einmal dir in deine Beziehung gegrätscht. Er ist deiner Mutter, seiner Frau fremdgegangen. Fremdgegangen, ja. Auch noch mit deinem Freund. Also übler geht's irgendwie alles gar nicht. Also ich finde, dass er das Gespräch suchen müsste. Und wenn du aber wiederum denkst, dass du zu deinem Vater Kontakt haben möchtest, was man ja auch wiederum nachvollziehen kann, dann... Aber das ist schon ein hartes Stück. Es ist absolut, echt aber da musst du ihm sagen... Ein sehr schwieriger Schritt, sich ein Herz zu fassen und zu sagen, gut, das ist dein Vater, aber im Endeffekt, er hat A, meine Mutter betrogen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, mit welchem Geschlecht das ist, um es mal plump zu sagen. Mhm. Und B, mit meinem Freund. Mhm. Was denkt er sich denn bitte? Ein Mensch denn so krank sein? Hat er sich denn überhaupt mal entschuldigt bei dir? Nee, der gibt's ja bis heute nicht zu. Das ist ja das Ding. Dem ich das erzählt habe, der hat sich an den Kopf gepackt und hat gesagt, entweder spinnst du oder die Story ist echt so krank, dass man die nicht glauben kann. Also, es ist jetzt so eine Frage. Eigentlich müsste man es noch eine Weile auf sich beruhen lassen, bis er den ersten Schritt macht. Es ist eigentlich sein Ding, dass er den ersten Schritt machen müsste. Ja. Solltest du aber ein zu großes Bedürfnis haben, mit ihm wieder in Kontakt zu kommen, dann solltest du das Gespräch suchen, aber dass er wirklich dann auch Klartext redet. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass er das nicht tut, weil er bisher auch sich rausgelogen hat und er wahrscheinlich in einer vollkommen Parallelwelt lebt. Ja, ich glaube auch, dass da echt irgendwie ein Problem mit seiner Persönlichkeit herrscht, weil es kann nicht sein, dass er auf der einen Seite Friede, Freude, Eierkuchen, heile Welt zu Hause und dann erlebe ich sowas. Mhm. Das ist ja echt ein Gegensatz. Ist in der Tat der totale Schock, Lisa. Das tut mir leid, dass du sowas hast erleben müssen. Ja. Also, nochmal abschließend gesagt, wenn der Drang zu stark ist oder sehr stark ist, dass du mit ihm Kontakt haben willst, versuch es nochmal. Dann sei du eben die Erfahrenere und die Ältere, obwohl du die Verletzte bist. Okay. Und wenn er dann immer noch so merkwürdig und sich da versucht rauszureden, ja, dann war es das erstmal zunächst. So traurig das ist, es ist dein Vater, ich weiß, aber so traurig ist es dann. Okay. Also, ich wünsche dir alles Gute. Also offene Karten auf den Tisch legen, nochmal das Gespräch suchen, definitiv. Ja, finde ich schon. Aber auch nur nachgeben, wenn er es zugibt. Ja, aber dann auch von ihm wirklich verlangen, dass er wirklich dir die Wahrheit sagt, was los ist. Vielleicht ist es dann irgendwann auch erleichternd für ihn, wenn er mal die Wahrheit sagt. Ich vermute, dass er vielleicht eine ganz geheime Welt und eine ganz geheime Realität hat in seinem Leben. Ja. Lisa, ich hoffe für dich, dass nie wieder sowas passiert. Ja, ich hoffe auch. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, Domian. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss, Lisa. Tschüssi. Ciao. So. Hier ist Monika. Monika ist 57. Guten Morgen, Monika. Morgen, Domian. Monika, um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin jetzt also ganz komisch gemischte Gefühle habe ich, weil ich habe heute Abend einen Anruf bekommen von den Freund von meinem Sohn, dass heute mein Ex-Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Also der Freund von deinem Sohn? Ja. Also der Partner von meinem Sohn. Der Partner von deinem Sohn. Ja, erzählt, richtig. Dass dein Ex-Mann tot in der Wohnung aufgefunden wurde. Genau. In seiner Wohnung aufgefunden wurde. Das heißt, dein Sohn und sein Freund, die haben noch Kontakt zu deinem Ex-Mann gehabt? Nein, den haben sie abgebrochen. Der hatte eigentlich zu seinen Kindern gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Die wollten beide nichts mehr von ihm wissen. Und ja, wir waren 32 Jahre verheiratet. Also ich habe den kennengelernt, da war ich 14, mhm. weil ich im Kinderheim war, weil meine Mutter so früh gestorben war. Die war 39 und ich war damals 8 und bin dann in so ein Waisenhaus gekommen mhm. und habe den dann kennengelernt, wie ich dann 14 war und er war 9 Jahre älter wie ich. Und das war für mich so ein Vaterersatz irgendwie. Und er hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, wo ich dann eigentlich nicht wollte. Und dann hat er mir damals einen Ring am Finger gesteckt und sagte, so, wir sind jetzt verlobt. Und mhm. er ist mir dann auch überall hinterher. Und dann bin ich dann mit 16 schwanger geworden und habe dann mit 17 schon das erste Kind bekommen und mit 20 dann das zweite Kind. Mhm. Und ja, die Ehe, die war also sehr schlimm und schlecht, brutal. Mhm. Also alles das, was ich bei den Nonnen damals schon erlebt hatte, das habe ich dann in der Ehe dann alles nochmal wieder erfahren müssen. Also du hast in der Ehe Gewalt erfahren? Ja. Diese Gewalt hast du im Kinderheim, du hast es gerade so schnell nebenher gesagt, bei den Nonnen auch erfahren? Ja, also ja. Du hattest auch mal so ein Thema, was Nonnen anging. Da wollte ich mich damals schon melden, aber da bin ich dann nicht durchgekommen. Mhm. Also ich leide heute unter einem Trauma und ja, das, was meine Ehe anging, habe ich Depression. Das heißt, du bist da quasi vom Regen in die Traufe gekommen. Ja. Du bist jetzt 57. Wann, in welchem Alter hast du dich von deinem Mann getrennt? Ich habe mich 2006 erst getrennt, nach 32 Jahren. Nach 2006 erst. Er hat dich geschlagen. Was hat er sonst noch gemacht? Ja, waren sexuelle Übergriffe, waren da auch da. Sexuelle Übergriffe dir gegenüber? Ja, mir und der Tochter. Der Tochter gegenüber auch? Ja. Also das klingt jetzt vielleicht etwas noch harmlos. Waren es, es ist natürlich nicht harmlos, aber verbergen sich dahinter Vergewaltigungen? Ja, das nehme ich mal an so, aber ich sage mir, es ist tot und wir haben es die ganze Zeit totgeschwiegen, weil die Tochter es nie wollte, dass man darüber spricht. Wie hat die Tochter sich denn dir anvertraut damals, als das passierte? Nein, ich habe sie zweimal angesprochen, wo ich zweimal das vermutet hatte, dass da was ist. Und sie hat dann gesagt, da ist nichts. Und er hat dann halt gesagt, er bringt sich um, wenn sie mir das sagt. Das hat sie dir aber hinterher erst erzählt? Das viel später, ja. Wie alt war sie, als du das vermutet hast, das könnte sein? Es ging mit 11 Jahren ging's los. Zu dem Zeitpunkt war ich im Krankenhaus und hatte einen Blinddarm rausgenommen gekriegt. In der Zeit ging das erste Mal los. Mhm. Wieso, wenn das so schlimm für dich war, Monika, und du so üble Dinge erlebt hast mit diesem Mann, wieso hast du dich nicht früher getrennt? Ja, weil er immer gesagt hat, also wenn ich dich nicht haben kann, dich kriegt auch kein anderer und ich bring dich um und ich finde dich und... Ach so, der hat dir gedroht und du hattest große Angst. Ja, ich hatte große Angst vor dem Mann. Aber im Jahr 2006 hast du dich getrennt von ihm. Ja. Wie kam es dann dazu, dass du dann gesagt hast, ich will nicht mehr? Ja, ich bin dann, er wollte mich vom 14. Stock vom Balkon schmeißen. Mhm. Da habe ich damals die Polizei gerufen. Ja, da sich damals im Treppenhaus versteckt. War er besoffen? Ich hat ihn nicht gefunden in dem Hochhaus. War er besoffen? Ja. Mhm. Wie? Und du standest auf einem Balkon und er wollte dich runterschubsen? Ja. Gott, das heißt, du hast extreme Todesängste erlebt. Ja, und warum ich jetzt anrufe, das ist, weil er jetzt tot. Mhm. Und seit Mai letzten Jahres hatten wir eigentlich normalen Kontakt. Ich sitze hier und zitter, unglaublich. Mhm. Und wenn ich zum Arzt musste, da hat er mich wie ein ganz normaler Mensch zum Arzt gefahren. Also es gab einen... normal jetzt wieder. Wie erklärst du dir das, dass das dann sich normalisiert hat nach solchen Höllenjahren? Keine Ahnung, was in dem Mensch vorging. Auf der einen Seite war er sehr brutal, auf der anderen Seite war er ein sehr hilfsbereiter Mensch. Jetzt. Alle anderen kennen ihn nur als hilfsbereiten Mensch, aber keiner weiß, wie er so war zu uns. Ne? An was ist er gestorben? Ja, also der Freund von meinem Sohn, der sagte, in der Wohnung ist Blut, sehr viel Blut. Und jetzt muss man gucken, wer also Schlüssel von dieser Wohnung hatte. Also du hältst es für möglich, dass er sich selbst das Leben genommen hat? Nein. Oder? Nein. Nein. Aber du hältst es für möglich, dass er umgebracht wurde? Glaube ich nicht. Also ich denke eher, dass er vielleicht gestürzt ist, ja. Aber ich war nicht in der Wohnung drin, wie gesagt, habe das auch erst heute Abend erfahren. Und, aber wie kommt es überhaupt, dass der Freund deines Sohnes das erfahren hat, wenn der auch keinen Kontakt zu ihm mehr hatte? Ja, weil ja die Polizei, also der Hausmeister hatte einen Schlüssel und er ist dann in die Wohnung und hat ihn dann da tot vorgefunden und dann kommt ja die Polizei. Und die hat dann den Sohn angerufen. Achso, die haben das dann irgendwie rausbekommen. Wieso sagt dein Sohn dir das eigentlich nicht? Warum der Freund deines Sohnes? Ja, das musste mein Sohn fragen. Ah, das Verhältnis ist also auch nicht so gut zwischen dir und deinem Sohn. Nein. Jetzt ist dieser Mann, der dir sehr viel Leid angetan hat in deinem Leben über Jahrzehnte, tot. Was empfindest du? Ja, wie gesagt, also ich war ja vorhin bei meiner Tochter. Wo der Kontakt auch nicht so toll ist. Also ich ziehe ihren Sohn ja groß. Und dann habe ich ihr das gesagt, bin ich mit meiner Freundin, bin ich da hingefahren, weil ich gesagt habe, ich schaffe das nicht alleine. Mhm. Ja, die hat das dann halt ganz normal hingenommen. Ich kann das verstehen, wenn da keine Tränen fließen, aber ich habe da fast einen Zusammenbruch gehabt. Und ja, jetzt sitze ich hier und habe so eine Leere im Kopf und friere und ich weiß nicht. Also das heißt, nur gut, es gab eine etwas entspanntere Zeit jetzt bis zu seinem Tod. Ja, das Problem ist, also... Erklärst du es dir damit, dass du doch emotional sehr etwas angesprochen bist durch den Tod? Ja, also er hatte, wie wir jetzt umgezogen waren, er war ja im Krankenhaus wegen Lungenembolie und hat halt auch sehr viel... Alkohol, also Korn und so, Schnaps getrunken. Mhm. Und die Ärzte haben alle gesagt, also er darf das nicht. Und er sagt auch immer wieder, ich muss das sein lassen, ich darf nicht mehr trinken und so. Und da habe ich gesagt, ja, jeder Arzt sagt dir das. Ne? Und sein Enkel hat auch letztens gesagt, hat Opa, wenn du nicht aufhörst zu trinken, sagt er, dann brauchst du nicht mehr hierher zu kommen. Den hat das so belastet. Mhm. Ne? Und jetzt war er am 30. Dezember, habe ich ihn letztes Mal gesehen. Und da sagte er zu mir, kann ich zu euch kommen mit euch Silvester feiern, sonst bin ich allein, dann trinke ich wieder. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach, mir ist das egal, habe ich gesagt, wir sind zu Hause, du kannst kommen. Ne? Und dann kam er aber nicht. Und dann habe ich jetzt schon ein paar Mal versucht, da anzurufen bei ihm und dann ging er nicht dran. Und dann habe ich gedacht, ja, dann hat er sich jetzt wieder eingeballert und dann war er ja eh mal ein paar Tage nicht zu erreichen. Machst du dir in irgendeiner Form Vorwürfe? Ja, irgendwie schon. Auf der einen Seite denke ich ja, wenn ich mal geguckt hätte und... Monika, nochmal eine Frage zu diesem neuen Kontakt. Von wem ist dieser neue Kontakt eigentlich ausgegangen? Ja, von ihm, glaube ich. Als wir hierher gezogen sind und er war gerade im Krankenhaus und ich habe immer gedacht, ja, das ist deinem Enkel halt zuliebe, ne? Ja gut, dem Enkel zuliebe. Aber ich wiederhole dann doch in einer anderen Form nochmal die Frage, wenn dir dieser Mann hat dir so viele Jahre so viel Leid angetan, der wollte dich aus dem 14. Stock schmeißen. Warum hast du überhaupt nochmal mit dem Kontakt aufgenommen? Das reicht mir mit den Enkeln als Begründung eigentlich nicht aus. Zumal deine Tochter auch noch sexuell missbraucht wurde von ihm. Da muss man doch sogar die Angst haben, der geht an die Enkel ran. Der Enkel ist ja ein Junge, da würde der nie dran gehen, Gott sei Dank. Jetzt völlig egal, aber in Anbetracht des großen Leides, was da im Hintergrund der stattgefunden hat, warum hast du dich nochmal auf ihn eingelassen? Ja, vielleicht, weil er mir einfach Leid getan hat. Ich weiß es nicht, weil er stammte aus einer Familie mit 11 Kindern und hat früher auch viel Schläge erfahren. Ich meine, entschuldigt das nicht, was der uns gegenüber angetan hat. Finde aber ich allerdings auch. Mein Mitgefühl gilt dir, Monika, und deiner Familie, deinen Kindern. Nicht ihm, was er euch angetan hat. Wenn er auch eine schwere Kindheit hat. Es gibt viele Menschen, die aus schweren Situationen, schwierigen Situationen kommen und die anständigen Menschen werden. Das reicht mir nicht als Entschuldigung aus. Ja, ich hatte auch eine schwere Kindheit und ich tue sowas ja auch nicht. Eben, genau. So, jetzt ist er tot. Viele Menschen, die so etwas erlebt haben wie du, die empfinden dann eine gewisse Erleichterung, dass dieser Mensch weg ist. Das ist definitiv bei dir nicht der Fall. Nee. Es haut dich irgendwie um, warum auch immer. Ja, weil ja jetzt der letzte Kontakt, der war ja, ich weiß nicht gut, aber man konnte wieder miteinander reden, ne? Und irgendwie, ja. Ich glaube ja, Monika, wenn man so lange in einem solchen Verhältnis lebt, entstehen ja Abhängigkeiten, fast krankhafte Abhängigkeiten zu einer Person, auch wenn diese Person einem sehr viel Leid antut. Und ich glaube, über die vielen Jahre sind da so merkwürdige Verbindungen entstanden zwischen dir und diesem Mann, dass jetzt das so erklärbar ist, dass du irgendwie irritiert bist oder vielleicht sogar geschockt oder traurig, dass er tot ist. Ja, vielleicht ist es mehr Schock wie Traurigkeit. Ja, vielleicht. Ich glaube, dass das eine komplizierte Sache ist, das Ganze aufzudröseln, was das eigentlich war, warum du so lange bei diesem Mann geblieben bist, warum du wieder mit ihm neu angefangen hast, warum du jetzt so reagierst. Ich rate dir dringend, diesbezüglich mal mit einem Fachmann zu reden, mit einem Therapeuten, um da etwas Klarheit für dich auch reinzukriegen. Was ist da mit mir los? Was ist mit mir, mit Monika los? Ja, ich war ja beim Therapeuten und der Therapeut, der hat, wenn dann die Therapie anfing, dann hat er da über seine Sachen erzählt, über seinen Marathonlauf, wo er da gemacht hat am Wochenende. Na, da warst du aber im Richtigen. Und dann guckte er auf die Uhr und sagte, ja, jetzt müssen wir aber auch schon wieder Schluss machen. Ich kam da eigentlich kaum zu Wort. Also. Kann ich verstehen. Bei so einem Depp würde ich auch nicht zu Wort kommen wollen, ehrlich gesagt. Aber ich, Monika, ich habe hier einen sehr guten Therapeuten bei mir heute im Hintergrund arbeiten, nämlich den Jürgen, der heißt auch Jürgen. Ich möchte, dass... Mein Bruder heißt auch Jürgen. Na, siehst du, das ist schon mal gutes Alle Oben. Alle guten Menschen heißen Jürgen. Ich möchte gerne dir anbieten und auch dir raten, dass du mit ihm jetzt nochmal etwas eingehender sprichst und dass er dir vielleicht dann noch einige Hinweise geben könnte, wie du dich so in der nächsten Zeit verhalten solltest und was du tun könntest. Ja. Wollen wir das so machen? Ja. Ich glaube, das wäre ein... Also ich glaube, wenn du an einen guten Typ, an einen guten Therapeuten gerätst, wäre das sehr hilfreich und gut für dich, wenn du mal einige Stunden dorthin gehen würdest und dich mit dem auseinandersetzt und dem einfach mal erzählst. Wenn das ein Mensch ist, zu dem du einen guten Draht hast und Vertrauen, kann das nur hilfreich sein. Aber das kann der Jürgen dir mal jetzt genauer erklären, wie man da vorgehen sollte. Okay? Ich habe dich auf Facebook mal angeschrieben. Mhm. Ja, und habe ich mal, kann dich vielleicht dran erinnern, und da habe ich geschrieben, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dir mal gegenüber zu sitzen. Aber wir haben jetzt schon mal miteinander gesprochen. Und das freut mich und ich bedanke mich bei dir auch für dein Vertrauen, Monika. Ja, danke, Domian. So, aber jetzt machen wir es so, du legst bitte auf und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Alles klar. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Ne? Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss, Domian. 1:28 Uhr haben wir. Und, hier ist Michael. Michael ist 44. Guten Morgen, Michael. Hallo, Michael. Hallo. Ja. Hallo. Meine Frau ist mir weggelaufen. Michael, kannst du mich verstehen? Ja. Sehr gut. Deine Frau ist dir weggelaufen? Ja. Wann? Seit dem 24.11. Wo ist sie, wo befindet sie sich denn heute? Ja, sie hat sich in eine Frau verliebt. Wusstest du, dass da was im Gange ist mit einer Nein, Frau? Nein, wusste ich nicht. Sie hatte erzählt, dass wir eine gute Freundin oder wäre eine Kundin aus dem Laden, mit der hätte sie sich getroffen. Wir haben gestern unter Mädels so ist. Und ja, wie gesagt, haben wir was unternommen. Ja, und ich war beruflich das letzte Jahr ziemlich eingespannt. Ich habe meine Arbeit auch zum Jahresende verloren. Was hast du gemacht beruflich? Ich war in einem großen Transportunternehmen in Deutschland tätig, habe dort Sachen vorbereitet. Ja. Und bist du auch viel gefahren, also LKW gefahren? Nein. Ich sag mal im größten Transportdienstleister Deutschlands bei die Bahn. Mhm. Okay. So, und habe dort Züge Umzüge vorbereitet und der Arbeitsplatz ist auch weggefallen, weil ja da irgendwelche Sachen vorgefallen sind auf Arbeit, wo der Chef nicht mehr mit einverstanden war. Was ist denn da vorgefallen? Ja, wir sollten das Jahr davor schon Zusatzarbeiten kriegen. Da war eine Kollegin, die hat sich einen Anwalt genommen, dass sie das nicht machen wollte. Und der Chef hat dann gesagt, er macht den Laden zu. Achso, ja. Das hat aber jetzt nichts mit der Geschichte mit deiner Frau zu tun. Doch, das hat das auch mit zu tun, weil ich nun mal Eisenbahner durch und durch bin. Und von wegen, ich würde mich nur um die Bahn kümmern. Klar, wenn man nach Hause kommt, irgendwo muss man ja auch mal was loswerden. Okay, das hat wiederum die Frau dann gesagt. Ja, genau. Aber deshalb wurdest du ja nicht gekündigt. Nee, wie gesagt, der hat einfach gesagt, er macht den Laden zu und jetzt bin ich praktisch in so einem Arbeitsamt von der Bahn. Okay, das meinte ich gerade mit, dass das Verlassen deiner Frau hat nichts mit deinem Arbeitgeber zu tun, dass der dich auch entsprechend gekündigt hat. Das hängt nicht zusammen. Nee, nein, aber das ist, wie gesagt, das ist der Grund, weil, wie gesagt, ich habe mich zu sehr um die Bahn gekümmert. Das war die Kritik deiner Frau. Ja, ja. Wie lange warst du denn mit deiner Frau zusammen? Wir sind jetzt 11 Jahre zusammen, davon 3 Jahre verheiratet. Ja, habt ihr Kinder? Leider nicht, das ist ein Problem, das liegt an mir. Ja. Beschreib mir mal diesen 24.11., was ist da genau dann passiert? Ja, ich kam morgens aus der Nachtschicht. Mhm. Meine Frau kam, die arbeitet von 9 bis 20 Uhr und kam dann abends nach Hause, wollte ins Bett gehen, gibt mir einen Kuss auf die Wange und ich sag nur halt so von wegen, ja, ist das hier alles? Und dann mit mal öffnet sie mir, ja, ich weiß gar nicht, wir müssen miteinander reden, ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt noch liebe. Oh. Ja, so, dann bin ich erstmal rausgegangen, eine rauchen, bin dann wieder rein, ja, und dann von wegen, ja, ich habe mich da in Tatjana verliebt. Mhm. Ja, die Frau ist 36, hat eine 13-jährige Tochter, alleinerziehend, mhm. Hartz IV, wohnt auf dem ollen Bauernhof hier bei uns im Osten und ja, wie gesagt, hat eigentlich genug selber Probleme vor der eigenen Haustür, aber muss sich die meiner Frau annehmen. Und das hat sie dir am 24. gesagt und ist dann am anderen Morgen weg? Sie hat dann bei Bekannten die Nacht verbracht und kam dann den nächsten Abend nochmal an. Und wie gesagt, ich habe das schon mal durchgemacht, also da ist auch der gute Freund und Kumpel in der Bresche gesprungen nach 6 Jahren. Und den Abend, da wollte ich dann auch nicht mehr, bin weggelaufen. Die haben mich hier mit Feuerwehr und Polizei gesucht. Mhm. Also großes Drama. Ja. Sie ist dann immer wiedergekommen, hat aber wahrscheinlich nur ihre 7 Sachen gepackt und war dann ganz weg. Ja, wie gesagt, der große Schwung ist noch hier. Das wurde nur im Koffer gepackt. Und wie gesagt, hat dann eine ganze Woche bei Bekannten genächtigt. Und die Bekannte, das ist auch eine ganz nette, die sagte, sie müsste halt mal mit mir reden, so ging es nicht weiter. Ja, und hat dann da ihre Sachen zusammengepackt und ist dann zu ihrer neuen Freundin da gezogen. Gab es denn schon vorher, in den Wochen vorher, Monaten vorher, vielleicht im letzten Jahr, schon einige Male Krisengespräche, wo sie irgendwie... Ja, sie hat dann gesagt, ich soll eine Therapie machen, weil ich halt eben schlecht drauf war. Ja gut, aber ich habe, wie gesagt, auf der Arbeit habe ich auch noch versucht, das Ruder rumzureißen mit Verbesserungsvorschlägen, wurden alle abgelehnt, seitens des Betriebsrates auch noch. Also sie war schon in gewisser Weise sehr unzufrieden mit dir. Einmal, dass sie dir vorgeworfen hat, dass du mit der Bahn verheiratet bist, also dass du zu viel Zeit investierst in deinen Beruf. Und sie hat dir vorgeschlagen, dass du in eine Therapie gehen sollst, weil du so generell nicht so gut drauf warst. Ja, genau. Mhm. Ja, wie gesagt, aber... Dennoch klingt das so, als hätte dich das ziemlich kalt erwischt. Ja, wie gesagt, also ich weiß, wie gesagt, das jetzt mit der Arbeit kommt noch dazu. Jetzt habe ich unter meiner linken Brustwarze was glaube ich, nicht dahin gehört. Da bin ich jetzt auch zugange. Ach so, das heißt, jetzt brechen gerade ganz viele Sachen über dich ein. Ja, wie gesagt, und ich sitze hier alleine in dem Haus und wie gesagt, ich hau mich jeden Abend hier in Schlaf, nachts. Gab es denn jetzt in den letzten Wochen irgendwann noch mal ein klärendes Gespräch zwischen Ihnen? Nee, wie gesagt, sie hat dann nur gesagt, sie will ihre Ruhe und sie meldet sich. Ich hatte dann neulich mal angerufen da, ja, und hab dann ja auch gesagt, wir müssen miteinander reden und nee, und wenn ich jetzt eine Entscheidung will, dann wär's das gewesen und hab ich dann auch gesagt, ich sag, hol mich hier jede Nacht ins Schlaf. Mhm. Ja, stell dir vor, ich wär auf einer Kur und um neue Kraft zu tanken. Ja, was soll ich mir da drunter vorstellen? Ach so, das heißt, sie sagt dir gar nicht definitiv, ich komme nicht wieder. Nee, sagt sie nicht. Sie hält dich irgendwie so hin. Ja. Du weißt gar nicht genau, was da zwischen den beiden Frauen abgeht, wie das war. Nee, wie gesagt, ob das Verwandte und Bekannte hier sind, die sagen, ich soll abwarten. Ne, aber wie gesagt, ich will mich auch nicht von der Frau scheiden. Das habe ich auch gesagt. Ich liebe dich. Ich sage, ich möchte dich zurück. Mhm. Also ich finde, muss ich ja ehrlich sagen, Michael, recht gemein von ihr, dass sie sich aus dem Staub gemacht hat und dich so hängen lässt. Ja, wie gesagt, ich sitze mit dem ganzen Kram hier an und also ich will das ja gar nicht schönreden, dass sie an dir Dinge zu kritisieren hat. Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. So. Wie gesagt, aber ich bin ja auch bereit dazu, mich zu ändern. Wie gesagt, jeder hat ja eine zweite Chance verdient. Genau. Also wenn sie auch nur ein klein bisschen noch darüber nachdenkt, dass ihr beide wieder zusammenkommt, dann sollte sie sich dir auch stellen. Und am allerbesten wäre es natürlich, wenn ihr zusammen zu einer Eheberatungsstelle gehen würdet. Ja, das habe ich ja auch schon vorgeschlagen. Und was sagt sie darauf? Nee, da reagiert sie dann nicht drauf. Ja, und das finde ich eben gemein. Sie lässt dich jetzt wirklich hängen. Wie gesagt, ich renn zum Psychiater, ich renn zum Psychologen, ich weiß nicht mehr noch. Gut, und dann hast du noch die Arbeit verloren und dann hast du gesundheitlich ein bisschen Sorgen. Ja, die Arbeit, die kriege ich vielleicht wieder, weil da ist ein Formfehler oder ist ein Fehler unterlaufen, weil da hat sich mittlerweile rauskristallisiert, unser Arbeitsplatz oder unsere Arbeit, die ich hatte, ist nicht weggefallen, da wurde einfach eine Fremdfirma draufgesetzt. Okay. Und das ist nicht recht. Also eine gewisse Hoffnung ist da, dass du da wieder in ja, wenigstens da wieder. Ich habe dann auch schon gesagt, sollte ich die Arbeit wieder kriegen, dann lasse ich nach Feierabend Bahn sein und dann ist Freizeit angesagt. Also du bist wirklich willens, auch deine Fehler, die du gemacht hast, zu korrigieren, zu berichtigen und möchtest dich verändern und möchtest einfach nochmal eine Chance haben. Ja. So, jetzt sagt sie aber, nee, lass mich in Ruhe, ich will Zeit. Ja. Und die Dame sagt aber nicht, wie lange sie Zeit haben will. Nee, wie gesagt, also... Ist ja schon eine ganze Weile hin jetzt, 24.11. bis jetzt. Ja. Ist schon eine harte Zeit. Ja, wie gesagt. Herr Michael, ich habe gerade gesagt, Eheberatung. Das wissen nicht viele Leute, aber das ist so, man kann auch alleine zu einer Eheberatung gehen. Ich rate dir, das zu machen, damit du erstmal einen Gesprächspartner hast, mit dem du ausführlich über diese Ehe und über diese Beziehung reden kannst, damit du einen Halt hast. Ich würde an der Stelle das auch deiner Partnerin mitteilen, dass du schon in einer Eheberatung bist und du dich sehr freuen würdest, wenn sie dazukäme. Aber nur als Angebot, nicht als Druckmittel, nur als Angebot. Ja, wie gesagt, sie reagiert ja nicht. Ich habe ihr zu Weihnachten, sie hat, wie gesagt, am 5. Dezember ist sie 40 geworden, hatte ich hier was gemacht, hingeschickt, keine Reaktion, Weihnachten nicht, Silvester nicht, wie gesagt. Ja, ich würde dann auch weiter nichts machen, sondern ihr das einmal mitteilen, dass du das tust. Und dann mal abwarten. Ja. Wir werden das ja so machen, wir rufen dich jetzt nochmal an und dann kriegst du einige Beratungsstellen an die Hand, sodass du da relativ schnell dann auch hoffentlich einen Termin bekommst und das organisieren solltest. Das tut mir leid für dich, das muss ich ganz, ganz klar sagen. Und du bist in einer sehr misslichen Situation. Ja. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie man eben nicht mit einem Menschen, den man liebt oder geliebt hat, umgehen sollte. Wie gesagt, ich hol mir hier jede Nacht die Augen aus und wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Du musst ja wie gesagt, jetzt... Der Psychologe sagt ja, ich soll an mich denken, aber wenn ich denn hier im Haus bin oder so, dann wie gesagt, es ist ja alles da. Es ist nichts weggeholt, nichts, gar nichts. Nur Michael, ich sag dir, das ist eine harte Zeit und du musst jetzt auf die Zähne beißen und da durch. Ja. Da hilft jetzt kein Wehleiden. Nee, bin ich auch nicht. Nee, ich kritisiere es ja gar nicht, ich sag's dir nur. Wie gesagt, es ist halt so, ich sehe zu, dass ich hier jeden Tag durch oder jeden Tag durch den Tag komme, mach und tu hier, weil wie gesagt, verlottern will ich das ja hier auch nicht lassen. Naja, du musst ja Aufgaben schaffen und du musst deine Struktur für den Tag dir schaffen. Du musst Sachen machen. Ja. Und deswegen fände ich es wichtig, dass du eine gute Gesprächsebene findest mit einem Therapeuten, dass du da schon mal einen Halt hast. Ja. Denn der kann dich dann auch weiter etwas lotsen. So, Michael, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Jürgen, meinem Psychologen, gleich zurückgerufen und alles Weitere im Hintergrund. Alles klar. Alles Gute und ich drücke euch die Daumen, dass ihr wieder zueinander findet. Ja, ich hoffe das auch. Ich will sie zurückhaben oder möchte sie zurückhaben. Vielleicht hat sie ja sogar zugehört. Wer weiß. Wer weiß. Lieber Michael, alles Gute wünsche ich dir. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Björn, 28. Hallo Björn. Hallo? Heute hören die Leute mich, jetzt ist Björn ganz weg. Dann machen wir mal weiter mit der Sabine. Ja, hallo. Hallo Sabine, du bist 50 Jahre alt. Stimmt genau. Das? Schön, ja, dass du da bist. Ja, aber ein bisschen schlecht. Ja. Ich versuche, ich kann jetzt nicht auf das Fernsehbild zurückgreifen, Lippen lesen. Ja, aber nee. Jetzt versuche ich es. Kannst du mich gar nicht hören? Hallo? Doch. Schon. Okay, dann. Aber ich bin halt früh schwerhörig, hochhörig. Ach so. Das heißt, du guckst auch Fernsehen im Moment? Nein, eben nicht, weil es ist zeitversetzt. Ich kann nicht von den Lippen lesen. Das ist ein ganz großer Nachteil. Genau. Das und ist zeitversetzt. Ich habe es halt vorher mit dem Headset versucht, aber ich habe halt ein sehr lautes Handy und jetzt versuche ich es nochmal. Also, ja. Okay, dann. Dann frage ich ganz. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas nicht verstanden. Ja, dann frage ich, versuche ich immer kurze und laute Fragen zu formulieren. Ja. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, die Sozialpädagogin, die Behinderte, die gestern angerufen hat, die suizidal war. Das hat mich sehr an meine Situation erinnert. Mhm. Ich habe halt diese Frühschwerhörigkeit gehabt. Man hat es nicht gemerkt, weil ich einfach so intelligent war und offensichtlich mich irgendwo durch die Schule schmuggeln konnte. Man hatte mich als Legasthenie diagnostiziert, was falsch war. Und in der vierten Klasse kam es halt raus, dass ich im Prinzip bei den Diktaten nur missgeschrieben habe. Und weil du nicht hören konntest. Genau, da kam es halt ganz deutlich raus, dass ich eine Schwierigkeit habe. Und dann wurde das alles eingeleitet, Untersuchung und so weiter. Mhm. Dann aber. Nun war ja gestern, ich wiederhole das nochmal für die Zuschauer und Zuhörer, die gestern nicht dabei waren. Es hat gestern eine sehr schwer behinderte Frau angerufen, die ja so unglücklich mit ihrer Situation der Behinderung und auch der sozialen Situation war, dass sie sagte, ich kann nicht mehr, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben. Damit identifizierst du dich? Ja, mir geht es genau so. Das hängt halt damit zusammen mit den Lebensbedingungen, die man als Behinderte hat. Ich war mein Leben lang durch den Hörschaden Außenseiter. Aber du bist sonst körperlich völlig gesund. Ja, aber das ist eine unsichtbare Behinderung, aber im Prinzip ist das eine sehr schwerwiegende Behinderung, weil vom Sprechen, vom Spracherwerb, das ist genauso wie bei Migranten, alles abhängt. Mhm. Aber kannst du, beherrschst du auch die Gebärdensprache? Ich habe es mal gelernt, aber nicht in der Schule, weil ich immer auf normalhörenden Schulen war. Also bei mir wurde ja diese ganze Thematik verleugnet. Mhm. Und ich bin normalhörende auch gewachsen und ohne Hörgeräte und ich habe trotzdem geschafft, bis ins Abitur Sozialpädagogik studiert und habe dann Medizin studiert und dann fingen die Probleme richtig an. Bist du heute bist du Ärztin geworden? Nein, ich bin suizidal geworden. Aber mich wundert es wirklich. Gibt es doch mittlerweile hervorragende Hörgeräte. Gibt es wirklich. Mittlerweile gibt es die wirklich. Und funktioniert aber es nicht? Aber damals nicht. Damals nicht, okay. Aber heute könnte es doch bei dir funktionieren. Wenn aber ich muss immer noch bei der Krankenkasse, ich habe bei dem letzten Hörgeräten 4,5 Jahre in der ersten Instanz klagen müssen. Mhm. Du musst dir vorstellen, 4,5 Jahre ohne Hörgeräte. Ich verstehe, das ist natürlich die Hölle. Ich bin nicht mal in der Lage, vor Gericht zu hören. Ich weiß nicht, wie ich das managen soll. Ich habe halt dann einfach einen Betreuer hingeschickt, der das für mich gemanagt hat. Aber ich habe das, ich bin nicht mal gesellschaftsfähig dahin, dass ich im Gericht auftreten konnte, weil ich die Leute nicht verstehe. Und aber jetzt hast du ein gutes Hörgerät. Ja, ich habe 4,5 Jahre dafür gekämpft vor Gericht. Also eine schlimme Zeit, aber dann könnte man ja denken, dass du jetzt erleichtert bist, dass wir beide beispielsweise so uns unterhalten können. Nein, bin ich nicht, weil bei mir ist es zum Beispiel wieder so, ich muss jetzt gerade wieder die nächste Generation Hörgeräte beantragen. Mir graut es wieder davor, dass es wieder so vielleicht so landen könnte. Und dann die ganze allgemeine Situation, musst du vorstellen, das wirkt sich rein in die Privatbeziehung. Das heißt, Männer wollen im Prinzip keine behinderte Frau. Du kriegst vielleicht irgendwie Leute, die dich nur sexuell ausnutzen wollen oder dich zum Opfer machen oder was. Es ist einfach ein scheiß Leben. Wie stark ist denn der Suizidwunsch bei dir? Ja, war deswegen öfters nach der Intensivstation wurde ich zwangsweise in die geschlossene gebracht und das ist auch nicht gerade. Wieso Intensivstation? Wieso Intensivstation? Ja, weil ich den Suizidversuch irgendwie. Es gab schon mehrere Suizidversuche. Ja. Was genau hast du gemacht? Bitte? Was genau hast du gemacht? Wie hast du versucht, dich umzubringen? Mit einer Überdosis an Antidepressiva, weil man da halt leicht rankommt. Und zusammen mit Alkohol ist das. Das heißt, du kannst. Also ein Bekannter von mir hat es geschafft. Der ist nicht mehr auf dieser Erde. Wie lebst du? Hast du? Darüber haben wir gestern ja auch gesprochen. Wie sieht es aus mit Familie und Freundeskreis? Ja, meine Eltern sind sehr früh gestorben. Ich hatte halt nie den Luxus von manchen Behinderten, dass sie überfürsorglich bemuttert werden. Bei mir war es genau das Gegenteil. Und dazu halt der frühe Tod von meinem einzigen Elternteil, meiner Mutter. Und das heißt, ich war Weihnachten, Silvester mit 24, ab 24 war ich immer allein. Die ganzen Studienkollegen fuhren nach Hause. Haben gefeiert und ich wurde allein gelassen. Und es hat niemanden gestört, wie es mir dabei geht. Das geht bis heute. Gab es Beziehungen in deinem Leben? Ja, es gab welche, aber ich konnte zum Beispiel, selbst wenn ich einen diabeteskranken Mann hatte oder Freund hatte, der Diabetes 1 hatte, Typus 1, und einen besonderen Hilfebedarf hatte. Meine Behinderung war nie ein Thema. War nie ein Thema, das ist doch gut. Nein, das ist ich bin als Normalhörende sozialisiert worden. Also ich meine das in dem Sinne, dass man dich so akzeptiert hat. So meinst du das so? Es war kein Thema? In dem Sinne, dass ich man. Ich glaube, dass das nicht stimmt, dass ich einfach sexuell verfügbar war, aber ich glaube nicht, dass das wirklich, also ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich als Mensch wirklich hundertprozentig wertgeschätzt wurde. Okay, das hat aber jetzt alles gar nichts mit deiner Behinderung zu tun. Doch. Also Sabine, ich muss dir ganz offen was sagen. Ich weiß nicht, du verfolgst vielleicht ab und zu mal diese Sendung. Ja. Dann weißt du, dass ich ab und zu mit extremst behinderten Menschen hier spreche, denen es um das Hundertfache schlechter geht als dir. Das kannst du das nicht vergleichen. Nein, ich sage es jetzt nur mal spontan. Und die immer mir oftmals mit einem Lebenswillen entgegentreten, der mich sehr beeindruckt. Ich will das nicht runterreden, was du sagst. Aber ja, die haben ein soziales Netzwerk. Ich habe keins. Ja. Mit Unterstützung schafft das jeder. aber ich bin völlig sozial isoliert und. Aber woran liegt das? Das kann doch nicht nur allein an der Schwerhörigkeit liegen. Doch, die Leute, es gibt Untersuchungen, dass zwischen zum Beispiel Schwerhörige sind schlimmer dran wie Gehörlose, weil Gehörlose haben immer noch das Ghetto, das diese, wo Gebärdensprache gesprochen wird. Aber du bist doch, das heißt, man kann doch mit dir reden. Wir telefonieren sogar jetzt auf einer gar nicht so tollen. Am Telefon geht's besser wie in Natura. Und ich muss mich aber hoch anstrengen. Das ist für mich, du hast keine Ahnung, wie anstrengend für mich Gespräche sind. Ah, okay, gut, das muss man natürlich akzeptieren. Und für mich ist es immer prinzipiell auch ein Ratespiel. Ich muss den Leuten auf den Mund schauen, ich muss die ganz konzentriert anschauen, es dürfen keine Nebengeräusche sein. Ich meine, ich kann nicht mal Fernsehen schauen ohne Hilfsmittel. Sabine, ich habe jetzt so ein Gefühl wie gestern bei der Anruferin, dass ich natürlich das extrem ernst nehme, was ihr sagt und was du jetzt auch sagst. Aber es überzeugt mich nicht, dass man sich deswegen umbringt. Und ich glaube so sehr, wenn man dir jetzt in deinem Fall auch, wenn man dir unter die Arme greifen würde, wenn du eine gute Einbettung finden würdest, eine gute soziale Einbettung. Aber mir greift niemand unter die Arme. Das sagst du jetzt so. Nein, ich lebe lang genug in dem Zustand. Ich habe früher wirklich den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, wenn ich Suizidversuche mache, wird mich irgendjemand hören. Es hört mich keiner. Es interessiert überhaupt niemanden. Ich glaube, dass das auch nicht der Weg ist, dass man dadurch dann die Hilfe bekommt. Da hat man vielleicht eine kurzzeitige Auffälligkeit, aber das war es dann. Das muss man weit gefächerter angehen. Was machst du beruflich? Ja, ich habe ja vorher gesagt, ich habe eine Ausbildung als Sozialpädagogin und war zuletzt Medizinstudentin. Okay. Das kann ich jetzt alles vergessen. Wie lange arbeitest du schon nicht mehr? Durch diese Zwangspsychiatrie bin ich nicht mehr arbeitsfähig. Durch das, was die mit mir dort gemacht haben in der Psychiatrie, bin ich so schwer traumatisiert, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Seit wie vielen Jahren arbeitest du nicht mehr? Seit 20. Ach so. Seit 15 Jahren oder so, glaube ich jetzt mal. Ich weiß es gar nicht genau. 15 Jahre schätze ich mal. Was man mit dir in der Psychiatrie gemacht hat, was hat man denn mit dir in der Psychiatrie gemacht? Die Art der Unterbringung, dass man die Leute nur mit Medikamente vollstopft und dann auch nur mit falschen Medikamenten. Aber du redest jetzt von einem Psychiatrieaufenthalt schon von sehr langer Zeit, oder? Ja, von meinem ersten. Das war der schlimmste. Okay, aber mittlerweile haben sich auch die Psychiatrien und die Psychiatrie sehr verändert und entwickelt, Sabine. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat mit Glauben nichts zu tun. Das ist einfach so. Mollert, sag doch alles, oder? Ich möchte einfach an dich appellieren, Sabine, dass du vielleicht versuchst, doch nochmal einen Schritt in Richtung Psychologie, Psychotherapie zu gehen. Ich glaube, es liegt an diesen Dingen, dass es dir so schlecht geht, dass du so unglücklich bist. Ich glaube, dass es nicht primär die Behinderung ist, sondern dass du einfach sehr unglücklich und traurig und einsam bist. Und da ist es natürlich ein guter Schritt, wenn man zunächst einmal in einer Therapie sich mit sich selbst auseinandersetzt, um wieder den Weg ins Leben zu finden. Ich denke halt, jede Behinderung, wenn das entsprechende soziale Umfeld und Hilfe da ist, macht ein Leben möglich und schön. So, wenn es nicht stimmt, wenn Diskriminierung da ist, wenn Isolierung da ist, wenn Mobbing da ist, wenn Leute sexuell zum Opfer gemacht werden, aber Sabine, da hört der Spaß auf. Natürlich, aber ich finde, es liegt auch immer an einem selbst, wie weit man bereit ist, ins Leben wieder reinzugehen. Das ändert sich doch nicht. Ich kann doch die Leute nicht ändern. Ich glaube, wie du jetzt argumentierst, du machst bei jedem Argument zu. Du bist nicht erreichbar im Moment im Gespräch. Das macht es sehr schwer, mit dir zu reden. Und das muss man aufknacken. Denn ich glaube, dass da ganz viel Möglichkeiten noch bestehen, dass du einen Dreh findest, ins Leben zu sehen wieder und zu kommen. Das überschreitet jetzt aber wirklich den Zeitrahmen der Sendung, dass wir beide das jetzt versuchen. Sabine, ich möchte das für dich gleich nochmal anrufen. Dürfen wir das? Ja. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen. Wir werden dich gleich wieder anrufen und alles weitere dann in Ruhe im Hintergrund. Einverstanden? Ja, okay. Ich drücke die Daumen, wünsche alles Gute und bis gleich. Ja, viel Spaß. Tschüss, ciao. So, und hier ist, ja, jetzt ist der Björn hier nochmal aufgelistet. Hoffentlich hört er uns jetzt. Ist er da? Hallo Björn. Ja, hallo Domian. Sehr schön, ich höre dich. 28 Jahre alt. Genau, ja. Weswegen ich rufst du an? Ja, ich bin etwas aufgeregt, also. Macht nichts, kriegen wir schon hin. Ja, warum rufe ich an? Also in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist von Dienstag auf Mittwoch die Nacht eine Frau tödlich, also ermordet worden von ihrem eigenen Ehemann. Hm. Also das ist schon so ein Fall, von dem man eigentlich keine glauben kann. Also vorige Woche? Oder diese Woche Dienstag? Nee, diese Woche, vorgestern. Vorgestern. Mhm. Von Dienstag auf Mittwoch, die Nacht so gegen 0.30 Uhr. Kanntest du die Frau persönlich? Ja, eigentlich. Ich kannte eigentlich die ganze Familie persönlich. Was ist denn da genau? Weiß man Näheres, was passiert ist, warum es passiert ist? Also ich weiß jetzt auch nur aus Erzählungen viel und natürlich aus den Polizeiberichten. Das soll wohl so abgegangen sein, dass er den Tag gekommen ist. Die hatten letztes Jahr vor Weihnachten hatten die schon mal Streit. Mhm. Und da wurde er von der Polizei der Wohnung verwiesen, mhm. wurde mitgenommen. Eine Stunde später war er dann wieder da und hat die Frau dann auch ordentlich verhauen, sage ich mal in Anführungszeichen, um das mal milder auszudrücken. Und daraufhin wurde er 10 Tage von der Polizei der Wohnung verwiesen. Mhm. Also so, sehr aufgeheizte Stimmung. Ja, kann man so sagen, ja. Und dann war er halt auch die 10 Tage nicht da. Und irgendwann so gegen den 3. oder 4. Januar ist das halt aufgehoben worden, diese 10 Tage. Und dann halt von vorgestern bis zu diesem 4. hat man den dann halt ab und zu mal gesehen, um seine Kinder zu besuchen. Ich habe selber mit ihm auch am Montagnachmittag noch persönlich gesprochen, ob alles in Ordnung wäre. Mhm. Er sagt, ja, er will um die Frau kämpfen und er macht sowas nie wieder. Und Wie hat er die Frau ermordet? Erstochen. Wie alt war die Frau? 31. Und es gibt Kinder? Ja. Wie alt und wie viele? 2 Stück und der älteste ist 10 und der jüngste ist 6. Waren die Kinder dabei? Das mag ich jetzt nicht wirklich beantworten. Ich kann nicht, ich weiß es auch persönlich, ich weiß es schon, aber ich möchte dazu so jetzt zu dem nichts Großartiges sagen, aus Respekt gegenüber den. Ich verstehe, aber woher weißt du das, ob die da, dass die dabei waren, die Kinder? Ja, weil der Nachbar, der die Wohnung da drunter bewohnt, mit dem habe ich so gegen 2:30 die Nacht gesprochen und der hat mir da detailliert alles erzählt. So. Also wie gesagt, war der Mann dann ist er geflohen oder ist er da geblieben? Nein, der hat versucht, sie wiederzubeleben und hat den Rettungsdienst gerufen. Ja, und dann war natürlich zu spät und die Polizei kam und er hatte sich auch mal versucht, selbst umzubringen und hat auch nicht alles wirklich geklappt. Und Gott, was für eine Tragödie. Und du hast noch kurz vorher mit ihm gesprochen. Ja, den Montag hatte ich mit ihm gesprochen und mit ihr habe ich den Dienstag um 17 Uhr rumgesprochen. Da kam sie mit den Kindern vom Einkaufen und habe ich sie ja nochmal gefragt, ob alles in Ordnung wäre, aufgrund dessen, was im Dezember war. Mhm. Da sagte sie, nee, alles in Ordnung, alles gut. Ja, und 18 später ungefähr ist sie dann tot. Wie würdest du denn den Kontakt beschreiben, den du zu diesen Leuten hattest und auch zu der Frau hattest? Also zu denen würde ich jetzt sagen, nicht flüchtig, aber auch nicht Freund. Aber man hat sich halt als Nachbarn auch viel unterhalten. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch von 2014 auf 2015 mit denen zusammen Silvester gefeiert. Achso, okay. Gut, dann kennt man sich ja doch schon ganz gut. Ab und zu mal mitgegrillt mit denen. Mhm. Ja, halt so. Hättest du ihm das zugetraut, so eine Tat? Nein. Nach außen hin natürlich gar nicht. Das ist ja ungeheuer erschütternd. Es ist eine Tragödie für die Kinder, für die Frau. Es ist alles nur schlimm und traurig. Ja, vor allem für die Kinder. Für die Kinder. In einem Schlag 3 Leben ausgelöscht, kann man so sagen. Mhm. Jetzt. Das Schlimmste ist noch, die Kinder kannte man persönlich, weil sie Tag ein, Tag aus in die Wohnung rein, rausgegangen sind. Mhm. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich das ganz große Gespräch bei euch da in der Umgebung und in der Nachbarschaft. Ja, und vor allem die Presse. Ich stand 3 Mal schon vor der Tür, wollte Interviews haben, alles. Mhm. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, vermutlich. Ja. Mhm. Sehr traurige Geschichte, Björn. Da kann man gar nichts jetzt weiter zu sagen, als wirklich sein Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Vor allen Dingen den Kindern und den Angehörigen. Vor allen Dingen Kindern und den anderen Angehörigen, genau. So wollen wir das machen. Björn, die Sendung ist gleich rum, die Musik läuft schon. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. In der Technik, Volker Tarke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.